الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Im Namen Allahs, des Alabamas, barmherzigen Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sei auf unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dem letzten aller Gesandten und Siegel der Propheten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn mehr belohnen, als er jeglich anderen Propheten für seine Verkündung der Botschaft belohnt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn mit uns zusammen am Tag der Auferstehung unter derselben Flagge versammeln. Liebe Geschwister, ich ermahne mich und euch und erinnere mich und euch immer wieder daran, Allah Azza wa Jal zu fürchten, sich vor ihm vorzusehen. Denn Allah hat das im Koran Karim an zahlreichen Stellen gesagt. Unter anderem sagte er sinngemäß, O, die ihr glaubt, fürchtet Allah, so wie es ihm gebührt, ihn zu fürchten, und sterbt nicht anders denn als Muslime. Meine lieben Geschwister, wir befinden uns in einem Monat, den Allah Azza wa Jal für heilig erklärt hat. Es ist der Monat Dhul-Hijjah. Und es ist nicht nur ein Monat, den Allah für heilig erklärt hat, sondern es ist ein Monat auch der vier Hajj-Monate. Allah sagte subhanahu wa ta'ala über seine Heiligkeit sinngemäß, wahrlich, die Anzahl der Monate bei Allah in seinem Buch, ab dem Tag an dem er Himmel und Erde erschaffen hat, sind 12 Monate, 4 davon sind heilig. So tut euch selbst kein Unrecht an diesen Monaten. Und wir befinden uns gleichzeitig in diesem Monat an 10 Tagen, bei denen Allah Azza wa Jal geschworen hat. Allah sagte sinngemäß, oder Allah sagte, وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ. Er schwört, er sagt subhanahu wa ta'ala sinngemäß, bei der Morgendämmerung und den 10 Nächten. Und die 10 Nächten, sagen die allermeisten Tafsir-Gelehrten, dass damit die 10 ersten Tage von Dhul-Hijjah sind und nicht damit die 10 Nächte von die letzten 10 von Ramadan gemeint sind. Wir Muslime haben genau 2 Feiertage. Das ist Eid al-Adha, das Fest, an dem wir opfern, und Eid al-Fitr, das Fest, nachdem wir im Ramadan gefastet haben. Es gibt keinen dritten Eid-Tag im Islam, auch wenn manche Leute denken, dass der Eid 2 Tage, 3 Tage oder 4 Tage geht. Wichtig, liebe Geschwister, es gibt viele von uns, die leider nicht diesem Eid-Tag die volle Aufmerksamkeit schenken. Es gibt manche von uns, die den Eid-Tag lockerer sehen, als es eigentlich sein sollte. Dieser Eid-Tag, liebe Geschwister, ist eine Erscheinung im Islam, durch die man die Muslime erkennt. Dieser Eid-Tag ist etwas, was unsere Anwesenheit bezeugt. Dieser Eid-Tag ist etwas, wodurch du zum Ausdruck bringst, dass du ein Muslim bist. Dieser Eid-Tag ist ein Tag, an dem du versuchst, möglichst viele Segnungen von deinem Herrn zu bekommen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala eröffnet an bestimmten Zeiten seine Tore der Barmherzigkeit. Und deswegen solltest du zu den Ersten gehören, die an diesem Tag durch diese Türe hindurchgehen. Liebe Geschwister, auf der anderen Seite gibt es sogar manche Eltern, und das wissen wir hundertprozentig, die leichtsinnig nicht nur mit dem eigenen Eid umgehen, sondern vielleicht sogar mehr am Eid der Christen und Juden machen, als an ihrem eigenen Eid. Indem sie zum Beispiel ihre Kinder in der Schule an Veranstaltungen, an Weihnachtsfeiern oder ähnliches teilnehmen lassen, oder indem sie zum Beispiel ihnen gratulieren oder an christlichen Liedern, Gesängen teilnehmen und bei Chören mitmachen und was weiß ich, was alles an Sünden begangen wird. Und sie machen das mit. Warum? Weil sie sagen, wir möchten natürlich den Andersgläubigen ein schönes Bild vom Islam präsentieren. Aber in Wirklichkeit ist diese Person natürlich eine Person schwachen Charakters. In Wirklichkeit ist diese Person eine Person, die bei der kleinsten Versuchung schon nachgibt. In Wirklichkeit begeht sie eine schwere Sünde, indem sie nicht nur ihre eigene Religion vernachlässigt, sondern auch noch die Religion anderer verherrlicht. Und deswegen, liebe Geschwister, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nach Medina kam bei seiner Auswanderung, sagte er zu den Leuten von Medina, ihr hattet 2 Tage, an denen ihr zu spielen pflegtet. Das heißt, sie hatten 2 Eid-Tage gehabt, die Leute in der Jahiliyyah. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah hat euch diese beiden Tage durch zwei bessere Tage ausgetauscht, nämlich Eid al-Fitr und Eid al-Adha, wie es heißt in Sahih al-Nasa'i. Und deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, wehe dir davor, dass du die Liebe zu den christlichen und jüdischen oder atheistischen Festen in die Herzen deiner eigenen Kinder pflanzt. Das hat eine große und schwerwiegende Folgen. Und deswegen achte darauf, aus was dein Eid wirklich besteht. Das Eid besteht aus bestimmten Dingen, die ich inshallah ta'ala jetzt erwähnen möchte. Zu diesen Dingen gehört der Takbir an diesen 10 Tagen. Es gibt eine Form des Takbir, das heißt, man sagt Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Diese Form des Takbir kann man sprechen ab dem 1. Dhul-Hijjah bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Imam das Eid-Gebet beginnt. Das nennt man den Takbir, den Mutlaq-Takbir, den uneingeschränkten Takbir. Und das ist eine Sunnah, sogar dass manche Sahaba, radiallahu anhum, wie Al-Bukhari überliefert, als Muallaq-Hadith, erzählt uns, dass Ibn Umar und Abu Huraira, radiallahu anhum, sogar rausgegangen sind auf den Markt und dort in diesen 10 Tagen den Takbir laut gesprochen haben, woraufhin die Leute dann auch den Takbir gesprochen haben. Das weist darauf hin, dass der Mann diese Sache laut spricht. Auch sagte Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß im Koran, in Surat al-Baqarah, und gedenkt Allahs während einer bestimmten Anzahl an Tagen. Das versteht man unter dem uneingeschränkten Takbir. Es gibt eine zweite Form des Takbir, das ist der eingeschränkte Takbir. Eingeschränkt deswegen, weil man ihn nur nach den Pflichtgebeten spricht. Und damit ist der Takbir gemeint, den wir insha'Allah ta'ala ab dem kommenden Montag, ab dem Fajr-Gebet des kommenden Montages sprechen. Weil ab dem Fajr-Gebet, das kommenden Montag, das ist der Arafat-Tag, ab diesem Tag beginnt man nach den Fard-Gebeten, sofern man in der Gemeinschaft gebetet hat. Und das ist einer der Vorzüge des Gebetes in der Gemeinschaft, spricht man diesen Takbir. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, sagte, wenn einer alleine oder zu zweit betet, dann an den Tashriq-Tagen, dann gibt es keinen Takbir, sondern Takbir gibt es nur, wenn man in einer Gemeinschaft gebetet hat. Und das beginnt, wie gesagt, am kommenden Montag nach dem Fajr-Gebet und endet am 13. Dhul-Hijjah zum Asr-Gebet, weil das ist das letzte Gebet, denn sobald die Sonne untergeht, hat der 14. begonnen. Zweitens ist es eine Sunnah, wenn man an den Eid-Tag oder an den Tashriq-Tagen vorhat, ein Opfer zu leisten, und das soll man auf jeden Fall machen, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer die Möglichkeit dazu hat und trotzdem nicht opfert, der soll sich unserem Gebetsplatz nicht nähern. Es ist eine Sunna, dass man, wenn man das vorhat, dass man an dem Eid-Tag nüchtern zum Eid-Gebet geht, danach sein Opfer schlachtet und dann das Erste, was man isst, ist etwas von seinem geopferten Fleisch, sofern einem natürlich diese Sache möglich ist. Zweitens, dass man die schönsten seiner Kleider anzieht. Und das gilt nur für die Männer und gilt auf keinen Fall für die Frauen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat anbefohlen, dass eine Frau ungeschmückt aus das Haus verlässt, dass eine Frau Kleider trägt, die nicht die Blicke anderer auf sich ziehen. Auch wenn die Frau in die Moschee kommt und sagt, ich gehe doch nur zu den Frauen nach oben. Trotzdem darf die Frau das nicht machen und sie darf auch nicht parfümiert das Haus verlassen. Das ist eine Sache, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam für haram erklärt hat. Und es ist ungeheuerlich, wenn man ausgerechnet am Tag, der ein Feiertag darstellt, ein Tag, an dem man Allah zu danken hat, an dem Tag auch noch eine Sünde begeht, möge Allah uns davor bewahren. Und das gilt für die Männer, wenn wir ihren Bart rasieren, genauso. Und viertens, liebe Geschwister, manche Gelehrte haben auch gesagt, dass es mustahab ist, dass man am Eid-Tag den Ghusl vollzieht, die Ganzwaschung vollzieht, genauso wie man das am Jum'ah-Tag macht, weil das über manche uns vorausgegangen rechtschaffenen Menschen überliefert worden ist. Fünftens, die Erscheinung zum Eid-Gebet. Die Erscheinung zum Eid-Gebet gilt für Männer und gilt auch für Frauen, gilt auch für Kinder und gilt auch sogar für die Frau, die sich im Wochenbett befindet oder die Frau, die ihre Menstruation hat, aber natürlich eine Frau, die ihre Menstruation hat oder eine Wöchnerin, sie darf den Platz, an dem gebetet wird, nicht betreten. Sechstens, es ist ebenfalls gesetzlich, dass man zur Moschee geht am Eid-Tag und einen anderen Weg auf dem Hinweg wählt als den Rückweg. Und das gilt für das Eid-Gebet speziell und nicht für das Jum'a-Gebet und andere Gebete. Aber das ist eine Alhamdulillah, sehr einfach umzusetzende Angelegenheit. Siebtens und vorletztens, Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, überrichtet uns über Nubaysha al-Hudhari, radiyallahu ta'ala, dass der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, gesagt hat, die Tashriq-Tage, und das ist der Hadith, den können wir alhamdulillah sehr einfach umsetzen, er sagte, die Tashriq-Tage sind Tage, an denen man isst und trinkt. Und Tage, an denen man isst und trinkt und Allahs gedenkt, wa dhikrillah. Und was wir daraus verstehen, die Tashriq-Tage sind dieses Jahr, inshallah ta'ala, natürlich ab dem Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Weil man darf am Eid-Tag nicht fasten, das ist der kommende Dienstag, inshallah. Und Mittwoch, Donnerstag, Freitag sind die drei Tashriq-Tage. Und wie setzen wir das um? Ganz einfach, wenn du zum Beispiel an diesen Tagen normalerweise zu fasten pflegtest, denn manche Geschwister, sie fasten donnerstags, dann sollst du diesen Donnerstag nicht fasten. Und subhanallah, die Tatsache, dass du nicht fastest für Allah, dass du als Fasten unterlässt, ist eine Ibadah in diesem Fall, weil du diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam umsetzt. Warum? Damit wir Muslime lernen, dass wir nur das tun, was Allah will, subhanahu wa ta'ala. Allah liebt es, dass wir fasten, dann fasten wir. Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir, jetzt, diesen Tag fastest du nicht, dann fastest du ebenfalls. Warum? Damit diese Ibadah auch nicht bei dir zu einer Gewohnheit wird, sondern damit du immer nur das tust, was Allah, Allah erzieht dich durch solche Gesetze. Und deswegen, wir fasten an diesen gesamten vier Tagen nicht. Aber achtens, und das ist der letzte Punkt für uns heute, inshallah ta'ala, möge Allah uns die Kraft geben, diese Punkte umzusetzen, ist das Fasten am Tag von Arafat. Das Fasten am Tag von Arafat, das ist inshallah dieses Jahr 1434, der kommende Montag. An diesem Tag zu fasten, liebe Geschwister, ist sehr wertvoll. Und denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith in Sahih Muslim, ich erhoffe mir bei Allah, dass mir durch das Fasten am Tag von Arafat die Sünden des vergangenen Jahres und die Sünden des zukünftigen Jahres vergeben werden. Welcher vernünftige Mensch lässt sich diese Möglichkeit entgehen? Welcher vernünftige Mensch lässt sich diese Möglichkeit entgehen? Wenn eine Person, möge Allah uns gesund machen, sollte eine Person nicht fasten können, weil sie an diesem Tag krank ist oder irgendwas anderes, dann erstens, du fasst die Absicht, dass wenn du könntest, du hättest gefastet, damit Allah dich für die Tat deines Herzens belohnt. Und zweitens, wenn du auch nicht fasten kannst, so kannst du erstens der Grund sein dafür, dass andere Menschen fasten, indem du ihnen den Sahur vorbereitest, die Mahlzeit am Anfang, am Ende der Nacht, vor dem Fasten, wie zum Beispiel die Mutter, die das für ihre Kinder macht oder für ihren Ehemann und ähnliches. Oder wenn du auch nicht fasten kannst, dann kannst du der Grund dafür sein, dass andere Menschen, insha'Allah ta'ala, ihr Fasten durch das Essen brechen, das du gekauft hast oder du zubereitet hast, dann wirst du an diesem Tag, insha'Allah ta'ala, mehr als nur die vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam für eine Person versprochene Belohnung erhalten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, an diesem Tag, am kommenden Montag zu fasten. Und er ist subhanahu wa ta'ala derjenige, den wir zusammen zu bitten haben. Und er ist subhanahu wa ta'ala alleine derjenige, der uns die Kraft dafür geben kann. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.